das Neutier empfiehlt, wenn wieder mal der Hunger dich quält. Für eine Mark oder zwei, Prall und Bunte, was ist schon dabei? Wir alle sind Spanner, verbotene Welten in meiner Kammer. Hilf mir beim Wichse, Video 6 ist Lizenz zum Spritze. Lust führt Regie, feine Damen fallen vor Schwänzen aufs Knie. Potenter Ständer zur Wonne der Weiber, denn immer kann er. Mit Dildo flutscht, gekonnt wird alles abgeknutscht. Stift verwischt, Zungen wie Flammen fangen auf, was zischt. Besser als echt, so lang wie ich will, hinterher kein Gespräch. Schön geil und versaut, ist allemal besser als eine ätzende Frau. Für Frauen und Männer, für jeden Geschmack, für Freaks und Verkenner. Jeder Schuss ein Treffer, das Zeichen muss raus, hinterher geht's mal besser. Lack, Domina-Stiefel, Absatz am Sack. Teure Wäsche wird nass, es sprudelt und spritzt nochmal auf, ist Spaß. Wird wirklich apart, wenn ich's mir reinzieh, Pittlingen privat. Auf der Couch Kombination, retiniert, kalkulierte Perversion. Jetzt unsere repräsentative Umfrage bezüglich 6 Videos. Wir fangen mit der Püttlinger Jugend an. Wie alt sind Sie bitte? 15. 15? Was halten Sie von 6 Videos? Schon gesehen? Nee. Ehrlich? Noch nie? Das Kabel. Und du, wie alt? 17. Und schon mal reingeguckt? Und was hältst du davon? Hat. Würdest du sowas mal machen oder findest du sowas zu doof? Ja, machen würde ich nicht, aber ich finde es halt nicht so doof. Nicht so doof. Und hier, wie alt? 19. Ah, und da darf man ja legitimerweise wirklich. Was hältst du von diesen Geschichten? Ei, hey, super. Super. Welche bevorzugst du denn, mein Junge? Jo. Welche? Also irgendwie harte oder soft oder was? Ganz weiß. Und hier haben wir noch eine Dame, wie alt? Gummibärscher. Hast du denn schon mal was von 6 Videos gehört? Und Willst du sowas angucken oder so? Nee. Warum denn? Zu doof. Zu doof, lieber selber machen? Nee. Auch nicht, das ist aber seltsam. Und hier haben wir einen ganz alten Campen. Erfahren, alt meinte ich erfahren. Was halten Sie von diesen ganzen Porno-Videos, mein Herr? Also beim Porno-Video sind die Pausen, wo gedacht wird, die besten Einblendungen. Ich sage auch immer, die Bücher sind besser. Haben Sie Aktfotos von Ihrer Frau? Nee. Möchten Sie welche? Nee. Ah, Wichser! Und jetzt kommt der pädagogische Teil. Nicht funktioniert, wenn die Sehnsucht nach Liebe dein Herz regiert. Das Gefühle kein Klick, es riecht nicht und schmeckt nicht und küsst nicht zurück. Wirkt virtuell, subtil programmiert als Reizbefehl. Ist pure Industrie und meistens doch fader als mehr Fantasie. Das war der Abgang. Bäcker!